Ein wichtiges Thema für den Sender wurde der Flug von Rudolf Hess nach England. Hess war als Stellvertreter Hitlers der erste hohe NSDAP-Funktionär, der dem Kriegskurs seines Führers nicht mehr bedingungslos folgen wollte. Am 10. Mai 1941 flog er auf eigene Faust nach England, um dort über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Ohne jeden Erfolg. In der Meldung des Deutschen Rundfunks vom 12. Mai wurde er schlicht für verrückt erklärt. Parteigenosse Hess, dem es aufgrund einer seit Jahren fortschreitenden Krankheit vom Führer strengstens verboten war, sich noch weiter fliegerisch zu betätigen, hat entgegen diesem vorliegenden Befehl es vermocht, sich in letzter Zeit wieder in den Besitz eines Flugzeuges zu bringen. Am Samstag, dem 10. Mai gegen 18 Uhr, startete Parteigenosse Hess im Aufzug wieder zu einem Flug, von dem er bis zum heutigen Tage nicht mehr zurückgekehrt ist. Ein zurückgelassener Brief zeigte in seiner Verworrenheit leider die Spuren einer geistigen Verrückung, die befürchten lässt, dass Parteigenosse Hess das Opfer von Wahnvorstellungen wurde. Der Führer hat sofort angeordnet, dass die Adjutanten des Parteigenossen Hess, die von diesen Flügen allein Kenntnis hatten und die entgegen den ihnen bekannten Verbot des Führers nicht verhinderten bzw. sofort meldeten, verhaftet wurden. Unter diesen Umständen muss also leider die nationalsozialistische Bewegung damit rechnen, dass Parteigenosse Hess auf seinem Fluge irgendwo abgestürzt bzw. verunglückt ist. Der Sender der Europäischen Revolution griff diese Meldung einen Tag später in seinen 19-Uhr-Nachrichten auf. Um 13 Uhr wurde die erste Stellungnahme Deutschlands zu der Flucht veröffentlicht, genau 14 Stunden nach dem englischen Kommuniqué. Die Behauptung der geistigen Umnachtung wird konsequent aufrechterhalten. Hess wird weiter in noch viel düsteren Farben dargestellt. Es wird gesagt, er sei Wahnvorstellungen zum Opfer gefallen. Sein Brief und seine Aufzeichnungen bestätigen seine geistige Verwirrung. In Wirklichkeit ist die Begründung seiner Flucht sein politisches Testament. Hess glaubt, dass der Krieg in diesem Jahr zu Ende sein wird. Niemand hat dies unbedingter ausgesprochen als gerade Hess, bis der Krieg endlich in immer neuen Fortsetzungen bis zum Vorabend des Kriegseintritts Amerikas gedieh. Diese Propagandalüge von der geistigen Verwirrung von Hess ist eben nicht nur eine Lüge, sondern ein verzweifelter Entschluss, die Wahrheit zu verbergen. Die großen Massen Deutschlands, die gläubigsten aller Gläubigen, werden nun wohl ihren Glauben verlieren. Dazu kam es allerdings im Mai 1941 noch nicht. Gegen Ende des Jahres 1941, als die Rundfunkorganisatoren in England ihre Kompetenzstreitigkeiten weitgehend beigelegt hatten und man sich Gedanken über einen möglichst effektiven Einsatz der Auslandssendungen machte, wurde der Freiraum des Senders immer mehr beschnitten. Die englischen Kriegsziele lagen fest. Die antisowjetische Haltung der Gruppe und die Versprechungen, Deutschland werde nach Kriegsende seine Zukunft selbst bestimmen dürfen, passten nicht mehr in das offizielle politische Konzept. Um weiteren drohenden Auflagen zu entgehen, vor allem aber um kein Teil der britischen Propagandamaschinerie zu werden, stellte der Sender am 22. Juni 1942 ohne vorherige Ankündigung seinen Betrieb ein. Die Mitarbeiter des Senders der Europäischen Revolution hatten auf die Unzufriedenheit in den Kreisen der früheren Arbeiterbewegung gehofft. Richard Löwenthal meint rückblickend: Man darf nicht vergessen, dass wir uns an eine verhältnismäßig kleine Hörerschaft, eine Hörerschaft von Aktivisten der sozialistischen Arbeiterbewegung wandten, um sie als Aktivisten zu erhalten und um ihnen ein Bild der Außenwelt zu geben, das sie in Deutschland nicht bekommen konnten. Das war eine begrenzte Hörerschaft, aber eine sehr wichtige Hörerschaft. Und wenn ich heute an unsere ganze Tätigkeit, nicht nur an den Sender, sondern unsere ganze Tätigkeit während der Hitlerzeit denke, so würde ich sagen, die Wirkung auf die Untergrabung des Hitlerregimes war sehr gering. Die wirkliche Wirkung war die Heranbildung einer Reihe von Menschen, die dann beim Aufbau eines neuen demokratischen Deutschland etwas leisten konnten.